am Wiel im Schilfe, doch Mose klein und sah, wie kam ihm Gott zu Hilfe auf wunderbare Art. Wie war so barmherzig die Tochter des Pharao? Herr, mein Gott, stell du dich nun immer taub, Pharao. Israel bricht dennoch auf, Gott beschloss es so. Stell du dich nun immer tot, Pharao. Israel steht auf und lebt, Gott will es so. Wie unbegreiflich brannte der Busch am Horeb dort, wie Feuer übermannte dem Mose Gottes Wort. Oh, war nicht Gottes Treue so groß wie eh und je? Herr, mein Gott, stell du dich nur immer taub, Pharao. Israel bricht dennoch auf, Gott beschloss es so. Stell du dich du immer tot, Pharao. Israel steht auf und lebt, Gott will es so. Wie samanrot sich färben die Wogen in dem Meer, wie musste darin sterben Ägyptens großes Heer, wie scholl der Jubel weit, des Volks von Gott befreit. Herr, mein Gott, stell du dich nur immer taub, Pharao. Israel bricht dennoch auf, Gott beschloss es so. Stell du dich nur immer tot, Pharao. Israel steht auf und lebt, Gott will es so. Wie schmeckten dann so bitter die Wasser von Mara? Wie drohte Zorngewitter dem Volk bei Meriba? Doch welche Macht ersteht dem Mose in Gebet? Herr, mein Gott, stell du dich nur immer taub, Pharao. Israel bricht dennoch auf, Gott beschloss es so. Stell du dich nur immer tot, Pharao. Israel steht auf und lebt, Gott will es so. Und als sich Mose sende nach Gottes Angesicht, da ist ihm Gott begegnet im unschaubaren Licht. Wie fing da an zu leuchten sein Antlitz in der Nacht? Herr, mein Gott, stell du dich nur immer taub, Pharao. Israel bricht dennoch auf, Gott beschloss es so. Stell du dich nur immer tot, Pharao. Israel steht auf und lebt, Gott will es so.